Ich bin Akame. Ich bin eine Killerin im Auftrag von Nightraid. Und wenn du dieses Interview nicht endlich hinter dich bringst, ereilt dich dasselbe Schicksal wie du weißt schon wer. Also raus mit den Fragen, sonst spaltet meine Klinge dich in zwei. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu den Synchronsprecher-Interviews und einer neuen Ausgabe. Diesmal bei mir Marieke Oeffinger. Ihr kennt sie ganz bestimmt als Akame aus Akamega Kill. Sie ist unter anderem die Feststimme von Vanessa Hutchins oder Natalie Dormer in unter anderem auch Game of Thrones oder die Tribute von Panem. Und sie wird sich jetzt euren und natürlich auch meinen Fragen stellen. Hallo Marieke. Hallo, grüße dich. Dann starten wir mit der Frage, durch die jetzt schon einige Sprecher, Sprecherinnen durch mussten. Und zwar erzähl uns doch mal, wie du zum Synchronsprechen gekommen bist. Ich habe relativ früh angefangen mit Schauspielunterricht und war 16, als ich Donald Arthur kennenlernte. Und der meinte, du hast eine tolle Stimme, versuch doch mal synchron. Ich muss dazu gestehen, dass es damals nicht geklappt hat. Ich habe mir zwar einiges angeschaut und fand das auch alles spannend, aber war wohl scheinbar irgendwie noch nicht meine Zeit. Und habe dann nach dem Abitur, war ich auf einer Medienschule. Und da war es so, dass wir unter anderem auch für die Aufnahmeprüfung synchronisieren mussten, eine Szene bekommen haben, die wir synchronisieren mussten, die auch relativ heftig und anspruchsvoll war. Und bevor ich überhaupt die Zusage für die Schule damals bekommen habe, bekam ich einen Anruf von einer Aufnahmeleiterin in München, die meinte, ja, sie hätte meine Nummer von Peter Woratz. Und ich muss gestehen, dass ich an dem Punkt mit dieser ganzen Aufnahmeprüfung-Geschichte irgendwie so aufgeregt war, dass ich nicht mehr wusste, wer Peter Woratz war. Aber mein einziger Link zu Synchron war mein Dozent, also mein späterer Dozent Peter Woratz auch. Und deswegen dachte ich mir dann, das kann eigentlich nur der gewesen sein, der mich auch gleich in einem Film, der Tokyo Riders hieß damals, besetzt hat auf eine kleine Rolle mit, ich glaube, 5 oder 6 Takes. Und dann auch eigentlich derjenige war, der mich auch nachdem ich dann seinen Kurs besucht hatte, sehr, sehr gefördert hat in meiner gesamten ersten Zeit im Synchron und dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Es kamen noch viele andere Mentoren auch dazu, unter anderem auch Eki Belle, die einfach ganz früh mich schon ganz viel am Ausprobieren lassen und mir auch oft kleine Rollen gegeben haben. Und so bin ich sehr schnell in die Branche reingerutscht damals. Was war das denn für ein Kurs genau? Das war damals, hieß die Deutsche Schauspielakademie. Und das war, gab Camera Acting, es gab Synchron, es gab Mikrofon Acting, was dann auch Hörspiel, Hörbuch, Radio und sowas war. Also es war so die ganze Abdeckung quasi von allem, was jetzt außerhalb von Bühne, Bühnenschauspiel liegt. Also das Spezifizieren auf ein Medienschauspiel, was dann eben Kamera, aber auch Mikrofonarbeit bedeutet. Wie alt warst du da, als du das erste Mal wirklich so diese Rolle hattest? Tokyo Riders, ja. War ich, so jetzt darf ich mal zurückhalten, ungefähr 21. Okay, also auch relativ spät im Vergleich. Genau, also für viele im Synchron eher relativ spät eingestiegen. Aber ich glaube, mittlerweile ist das gar nicht mehr so, dass es so viele gibt, die wirklich als Kindersprecher reinwachsen, weil einfach so viel gemacht wird, dass mittlerweile viele Kollegen aus dem Schauspiel, von den Schauspielschulen kommen, die aus der fundierten Ausbildung kommen. Was fällt dir denn bei deinem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Sagen wir so, ich habe generell einen großen Spaß daran, mich in Situationen, Emotionen, Charaktere, Geschichten reinzufühlen. Das macht mir tierisch Spaß. Von daher, sagen wir, schwierig wird es dann, wenn es wirklich große Emotionen sind. Wobei, schwierig da vielleicht auch der falsche Ausdruck ist. Manchmal würde ein bisschen mehr Zeit gut tun. Aber normalerweise sind diese extremen Charaktere auch die, oder diese sehr vielschichtigen Charaktere, die meistens in den großen Filmen vorkommen. Und da haben wir grundlegend auch ein bisschen mehr Zeit als jetzt in der Serie, wo du dann irgendwie mal in einer Episodenrolle hast, die einfach schneller erfasst werden kann und schneller auf den Punkt gebracht werden kann. Ich würde es weder eigentlich nicht mit schwierig leichter, sondern es gibt einfach Sachen, wo ich sage, die liegen mir total gut, da habe ich tierisch viel Spaß dran. Und dann gibt es welche, die mir vielleicht nicht so liegen, wo ich mehr auf mein Handwerk zurückgreifen muss, die mir aber dann trotz allem Spaß machen. Aber die ich jetzt nicht so abrufen kann, wo ich sage, das ist was, was irgendwo, was ich auch so im Leben, was ein Teil meines Charakterzuges ist. Also musst du schon bei gewissen Sachen sehr viel schauspielern? Ja, unbedingt. Also ich habe, auch wenn Kollegen mich fragen, oder beziehungsweise wenn generell Freunde mich fragen, sie möchten gerne synchron machen, die keine Schauspielausbildung haben, sage ich immer ganz ehrlich, ich finde es schwierig, weil das Tempo ist zu hoch mittlerweile im Studio. Und wenn du kein Handwerk hast, dem du dich bedienen kannst, wo du dich unwahrscheinlich schnell in Rollen reinfühlen kannst und wo du auch weißt, wie du Dinge herstellen kannst und wie du mit deiner Stimme arbeiten kannst, dann macht Synchron keinen Spaß. Wenn man das kann, macht es extrem viel Spaß. Gibt es denn eine bestimmte Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder auch Sachen, wo du sagst, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen? Also ich habe echt das Glück gehabt, dass ich in meiner Karriere bis jetzt so viele, so vielfältige Rollen machen durfte und sprechen durfte, dass ich eigentlich, bis mir spontan jetzt nichts einfallen würde, wo ich sagen würde, das würde ich mal total gerne machen, weil ich durfte eigentlich schon viel machen. Und gar nicht, nö. Das wäre dann einfach nur eine Herausforderung zu sagen, yeah, let's do it. Hast du denn dann bestimmte Lieblingsrollen? Du hast es vorhin angesprochen, Natalie Dormer. Ich mag das, was sie macht. Also ich mag sie als Schauspielerin, als Kollegin. Und ich mag aber auch einfach die Rollen, die sie spielt. Es fing an mit Tudors, das erste Mal, wo ich sie gesprochen habe. Diese starken Frauenpersönlichkeiten, die sie spielt, die oft sehr vielschichtig sind, sehr undurchschaubar manchmal, aber meistens eine gewisse Stärke haben. Also das, was sie spielt, macht mir immer ganz besonders viel Spaß. Also ich freue mich auf alles, was ich angeboten bekomme, wo es heißt, Natalie Dormer macht jetzt gerade, also ich werde Ende des Jahres oder Mitte des Jahres irgendwann einen neuen Kino oder Film, ich weiß nicht, ob er hier in die Kinos kommt, mit ihr sprechen. Aber egal, was von ihr kam, war immer so, cool, da freue ich mich echt tierisch drauf. Dann bleiben wir doch direkt mal dabei. Du sprichst ja in Game of Thrones, bist also ja. Marjorie Tyrell. Wie stolz bist du, Teil der Serie zu sein und diesem Charakter deine Stimme zu leihen? Ich gestehe, dass ich in Game of Thrones nie ganz eingestiegen bin. Vielleicht auch einfach, weil ich gar nicht so viel Fernseh schaue und das irgendwie alles immer ein bisschen an mir vorbeigeht. Ich krieg's natürlich mit, aber ich guck's nicht. Trotzdem wusste ich natürlich, was für ein großartiges Werk und was für eine Aufmerksamkeit diese Serie hat. Und als ich dann gehört habe, dass Natalie Dormer da einsteigt und dass ich sie auch sprechen darf, war ich natürlich total stolz. Und als ich sie dann gesehen habe in ihrer Rolle, war es auch gleich so, ich dachte so, ja, sehr cool. Erstens finde ich, passt das total gut zu ihr. Und es knüpfte so ein bisschen an diese Tudor-Zeit mit ihr von der Arbeit. Von diesem, ich glaube, einer ihrer ersten Sätze war, ich will nicht eine Königin werden, ich will die Königin werden. Und das sagte einfach schon wieder ganz viel aus über das, was ich von ihr erwarten durfte und was sich dann auch bestätigt hat. Wie siehst du dann jetzt ihre Entwicklung innerhalb der Serie? Ich bin sehr gespannt. Ich tippe, ich darf nichts sagen von dem, was ich als letztes gemacht habe. Und daher werde ich da mal ganz kurz ruhig sein. Aber trotz allem, es war am Anfang so, wo ich gedacht habe, so, ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung sie geht. Dann gab es echt Szenen zwischendurch, wo ich dachte, oh, geht's wieder in diese Richtung, Anne Boleyn, dieses im Hintergrund Fäden ziehen, lenken, leiten, eine ganz strategische, kühle eigentlich zu sein. Dann hatte sie aber auch Seiten, die unwahrscheinlich warmherzig waren. Momentan gibt es, finde ich, wieder eine von meiner Sicht aus, Arbeitsweise aus, auch wieder eher spannende Wendung. Es bleibt vielschichtig und es bleibt, finde ich, auch ein bisschen unvorhersehbar. Und das macht Spaß, wenn man so irgendwie zwar den Charakter entwickelt und auch versuchen muss, alles rauszuziehen aus dem Spiel, was sie mir bietet, ohne, ich meine, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Es ist dieses, dass wir auch wirklich immer so knapp an der amerikanischen Ausstrahlung arbeiten müssen, bedeutet natürlich auch für uns, dass wir keine Ahnung haben, wie es dramaturgisch weitergeht und wo es hinführt. Das heißt, ich muss alles, was sie mir anbietet, auch nehmen, um dann auch zu sagen, ich gehe in die gleiche Richtung wie sie oder wie es gedacht ist, dramaturgisch. Die deutschen Folgen erscheinen ja wirklich einen Tag später als die amerikanischen, also ist der Zeitdruck ja schon ziemlich hoch. Es ist auch der Irrsinn, dass wir die meiste Zeit mit schwarz-weiß, eher dunklen Bildern arbeiten, mit irgendwelchen Wasserzeichen, sonst was drin. Ich weiß, die erste Folge von der jetzigen Staffel war so, Ich glaube, sie sitzt da rechts und ich glaube, sie hat jetzt angefangen zu sprechen. Was es uns natürlich tierisch schwer macht, die Synchro zu machen. Aber ja, wir müssen uns da irgendwie durchwursteln, weil die Angst der Produktionsfirma, dass irgendwas vorher rauskommt, ist natürlich groß. Wobei in der Theorie könntet ihr, da ihr die Folgen auch etwas eher seht, theoretisch zumindest spoilern. Es wäre ja möglich, aber natürlich macht ihr das. Natürlich, aber das, was wir unterschreiben, das macht keinen Spaß. Das, die Strafen, die da drin sind, ich weiß nicht, ob das jemand riskieren möchte. Ja, es ist halt manchmal schade, dass dann sozusagen durch diese Angst halt die Arbeiten erschwert werden, wobei ich finde, dass bei Game of Thrones wirklich trotzdem was sehr, sehr, sehr Anständiges rausgekommen ist, also. Das ist schön zu hören. Freut mich, wenn das auch so ankommt, weil, wie gesagt, natürlich ist es. Es ist schwierig und man muss dann trotzdem versuchen, sich das quasi ja auch nicht anmerken zu lassen und braucht auch einfach, also da ist, ich meine, das Team im Synchron ist sowieso extrem wichtig, aber da ist es halt nochmal wirklich so, dass ich mich total auf meine Cutterin verlassen muss, die dann sagt, nee, die fängt da schon an. Also meistens richten wir uns dann nach Timecode oder wenn es gibt einfach gewisse Zeichen im Bild, wo sie dann sagt, da fängt sie an zu sprechen und du musst auch bis da wieder fertig sein, dass es drauf ist und dann muss ich mich im Endeffekt ja sowieso auf ihren Sprachrhythmus, den ich quasi innerlich dann höre, und ihren Duktus drauflegen, dass es dann auch später auf der Aufnahme dann gut aussieht. Ich habe Natalie Dormer auch so ein bisschen für mich entdeckt seit Game of Thrones, muss ich sagen, als Schauspielerin. Hat sich bei dir denn seit der Serie etwas verändert in irgendeiner Form? In Bezug auf sie jetzt? In Bezug auf sie, auf ja, deine Rolle in Game of Thrones, ja. Eben durch diese Popularität der Serie. Dass man dann sagt, ey, jetzt werde ich irgendwie ganz anders wahrgenommen oder sowas. Oder Nee, jetzt das, also werde ich sagen wir öfter so, auf sie besetzt oder in es irgendeiner hat Weise. meinen Status als ihre Stimme gefestigt, das auf jeden Fall. Also, weil wenn jetzt jemand guckt, oh, wen besetzen wir auf Natalie Dormer und ich stehe einfach mit Tribute von Panem und Game of Thrones in den einschlägigen Karteien, dann ist das definitiv ein Grund dafür, mich auch wieder zu besetzen. Ich überlege gerade, wie das vom Ablauf her war. Ich glaube, das war sogar die dritte Produktion, die ich mit ihr gemacht habe, wenn nicht sogar die zweite nach Theodors. Aber das Schöne war da, dass es auch in München damals besetzt wurde und dass die Münchner da auch drauf geachtet haben und mich dann auch wirklich dafür angefragt haben. Auch in The Forest sprichst du Natalie. Wie herausfordernd war diese Rolle und Horrorfilme allgemein? Ich war ja nie ein großer Horrorfilm-Fan. Das Schöne Was im heißt? dass ich da mittlerweile, ich habe irgendwann mal einen Test selber gestartet vor 2 Jahren, weil ich mir nie Horrorfilme angeguckt habe und ich in einem Schauspielseminar mit einer Kollegin über Der Exorzist gesprochen habe und sie gesagt hat, sie kann sich den Film einfach nicht angucken. Und ich dachte mir, ich habe über die Jahre so viele Horrorfilme auch gesprochen und im Synchron ist einfach das Schöne oder das Gute, der wird ja so zerschnitten, du siehst so kurze Sequenzen des Films, dass dadurch das, was in einem Horrorfilm aufgebaut wird, an Spannungsbögen, an, oh Gott, was ist hinter der nächsten Tür und oh, da hinten kommt doch jemand, einfach kaputt gemacht wird im Studio, weil du immer nur siehst und dann kriegst du eine Anweisung, ah nee, du musst da lauter sein, die Hintergrundgeräusche sind zu laut oder sind leiser, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Du bist in einem Ablauf drin, der diesen Spannungsbogen nicht entstehen lässt, der uns als Zuschauer gruseln lässt. Ich muss ihn natürlich weiterhin halten als Schauspielerin, aber das ist dann für mich auch schon wieder was, ich begebe mich in eine Rolle rein, aber ich sehe teilweise so gruselige Sachen nicht. Mir ist es einmal passiert, dass ich einen Horrorfilm gesprochen habe und habe nur gesehen, es ist irgendwie Boden und es liegt was und keine Ahnung. Und dann fragte mich der Regisseur danach, hast du das abgeschnittene Ohr auf dem Boden gesehen? Ich so, nein, zum Glück nicht. Aber das ist ja die Herausforderung an Horrorfilmen ist genau diese, dass du diese Spannung halten musst, weil es ja, wie gesagt, weil du den großen Bogen selten mitbekommst und du aber trotzdem dieses Gefühl ja aufbauen musst. Also du musst innerlich in dieser Anspannung drin bleiben und es weiter transportieren. Und das war bei Forrest auch so gewesen. Bei Forrest war die Geschichte ja noch, dass in dem Film sie sich selbst und ihre Zwillingsschwester ja gespielt hat. Und der Regisseur und auch die Produktionsfirma dafür plädiert haben, dass ich beide spreche. Und es gibt eine Szene, wo die. Logischerweise, oder? Absolut. Es wird allerdings manchmal wenn Zwillingspärchen sind, entweder wenn es echte Zwillinge sind oder halt von einem gespielt werden, wird es manchmal gemacht, dass die mit sehr ähnlichen, aber unterschiedlichen Sprechern besetzt werden. Auch um dem Zuschauer es ein bisschen leichter zu machen, die auseinanderzuhalten. In dem Fall war ich sehr, sehr froh, dass ich das beides machen durfte. Aber da ist halt die Geschichte auch gewesen, dass es zwei sehr unterschiedliche Charaktere waren. Und wir haben das dann wirklich so gemacht, dass wir erst Sarah, also die Schwester, die dann ja auch durch den Wald geht und am Schluss umkommt, dass wir erst sie aufgenommen haben und am Schluss dann quasi ihre Schwester, wegen der sie in den Wald geht, die hatte nicht so viel, aber dass wir das getrennt haben, dass es wirklich auch zwei verschiedene Charaktere geworden sind. Also hast du schon versucht, das, ja, also beide anders zu interpretieren, die Ja, Herausforderung, also oder das abzunehmen, was sie dir bietet, genau, also natürlich. sie sind auch optisch sehr unterschiedlich dargestellt. Also Sarah ist so die ganz vorbildlich feine, der ihr Leben läuft, die hat ihren Verlobten, die hat einen guten Job, die lebt in Amerika, ist alles toll. Und ihre Schwester ist einfach so, die mit vielen Dingen nicht klarkommt, weil sie gesehen hat, wie die Eltern sich umgebracht haben, die so ein bisschen mehr Gothic-Style ist und ein bisschen derber und dreckiger und direkter und immer diese Todessehnsucht auch schon hat. Das heißt, es sind zwei komplett andere Lebensgeschichten. Was dann halt auch dahingehend mündet, dass es zwei komplett unterschiedliche Menschen sind, die aber eine ganz spezielle Verbindung haben. Und ich fand das alleine diese Szene, es gibt eine Szene, wie gesagt, wo sie sich unterhalten, hat total Spaß gemacht, weil in dem Moment, wo wir sie dann gehört haben mit beiden, also wo ich beide dann gesprochen hatte, das war einfach. Ja, das macht Spaß, es zu hören, wenn du siehst, es geht auf und es funktioniert, was du dir gedacht hast. Im Anlegen einer Rolle. Ja, das ist doch schön, wenn man dann zurück, also draufblicken kann und sagen kann, Ja. Mensch, ich bin ganz schön stolz auf meine Arbeit gerade. Ja, war ich in dem Fall wirklich. Wie fandest du denn deine bzw. ihre Performance in Die Tribute von Panem? Oh, das fand ich. Ich habe im Vorfeld ja nur gesehen, dass sie spielt und das war auch wirklich mal ein Projekt, wo ich der Produktionsfirma, also der Synchronfirma in Berlin, ganz lange Zeit E-Mails geschrieben habe und gesagt habe, ich habe gesehen, dass sie spielt, ich möchte sie sprechen, ich möchte sie sprechen, ich möchte sie sprechen. Und irgendwie so lange Okay. genervt habe, bis ich auch wirklich die Option hatte. Und das war dann schon eine Überraschung, weil das so ganz ab war von dem, was sie bis zu dem Zeitpunkt halt gemacht hatte. So mit diesem halbrasierten, tätowierten Kopf und diesem sehr taffen, sehr, sehr harten Ton, den sie irgendwie drauf hat. Und das war ganz lustig, weil als der Trailer rauskam und die hatten ja solche Special-Trailer gemacht zu den einzelnen Charakteren, und es gab eben einen über Cressida, habe ich den ein paar Freunden vorgestellt und es gab echt viel, sie sagten, ich weiß, wie du klingst und ich weiß, dass du es gesprochen hast, aber ich hätte dich nie im Leben erkannt. Und das ist dann das, wo ich auch denke, so, yeah, cool. Ja, Ja. gerade weil sie ja auch in der Rolle wirklich was ganz anderes macht. Absolut. Die ist also, deswegen, ich schätze sie als Kollegin, als Schauspielerin sehr, weil sie sehr wandlungsfähig ist und weil sie sehr tiefgründig halt auch immer wirklich spielt und viele Facetten zeigt. Und das ist das, was man im Schauspiel, was ja die Arbeit eines Schauspielers ist, wenn eine Rolle erarbeitet, dass du dir halt auch überlegst, Menschen sind nie geradlinig. Es gibt ganz viele Entwicklungsschritte, die dich dahin bringen, dass du bist, wer du bist. Ist im Leben so. Und dass man sich das erarbeitet und dass das in der Rolle auch mitschwingt, warum jemand etwas macht, so wie er es macht. Und bei ihr merkt man einfach, dass sie ihr Handwerk unwahrscheinlich gut beherrscht, weil sie einfach diese vielen, du spürst immer, es gibt ganz viele Ebenen, die darunter liegen, unter ihren manchmal banalen Handlungen. Wir sprechen gleich nochmal über weitere Rollen von dir, unter Ja. anderem auch Akame Ja. und Vanessa Hudgens. Zu der Tribute von Panem-Reihe nochmal. Du hast ja auch im Spoof-Movie Die Pute von Panem Ja. da dann aber Katniss. Ja. Was hältst du denn von solchen Machwerken und wie waren die Arbeiten daran? Die hieß ja Can't Miss damals. Katniss Everdeen. Genau. Ich stand total, ich fand diese ganzen Scary-Movie-Geschichten total toll und ich finde die lustig und ich finde es absolut in Ordnung, dass man solche großen Werke auch persifliert und sich da wirklich das Ganze auch nicht zu ernst nimmt. Ich hatte totalen Spaß im Studio. Die Geschichte war, dass ich, als ich die gemacht habe, die Pute von Panem, die Tribute von Panem noch nicht gesehen hatte. Und ich kam ins Studio und die Katerin meinte, ob ich denn den Film gesehen hätte. Sag ich, nee, aber ich hoffe, das ist jetzt, tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Hat es auch nicht, weil im Endeffekt arbeite ich trotz allem mit jedem Charakter, ja, mit dem Schauspieler auf dem Bildschirm. Ich habe mir nur im Nachhinein den Film dann angeguckt und das ist ganz fürchterlich gewesen, weil ich jetzt ja im Grunde die ganze Zeit die Szenen aus Die Pute von Panem im Kopf hatte. Oh ja, Und das ist. die ganze Zeit grinsen musste bei dem Film, weil ich andauernd halt die Persiflage im Kopf hatte und dauernd erwartet habe, zum Beispiel, wo sie dann versucht zu fliehen und ans Rand dieses Gebietes zu fliehen. Und bei der Pute von Panem kommen dann so dieses Fruit Cut und Angry Birds und so Ding rüber. Und im echten Film sind es halt die Feuerbälle. Ich meine, es ist dramatisch. Ich fand es trotzdem saukomisch, die Situation. Und von daher konnte ich den ersten Film leider nicht ganz so ernst nehmen, weil ich aus der falschen Richtung gekommen bin. Okay. Aber wir hatten im Studio total viel Spaß gehabt an dem Film. Die meisten Zuschauer ja nicht. Unter anderem gehöre ich da auch zu. Ja, ich glaube, nee, ich kann mir das echt vorstellen, wenn man, weil der war so stark auch ausgelegt auf diese Thematik. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich sogar wirklich besser ist, Horrorfilme zu persiflieren, als jetzt so was sehr Ernsthaftes, was ja auch einfach eine große Fangemeinde hatte. Scary Movie, also gerade so die beiden, so die Klassiker, Ja. es war damals noch irgendwie was Neues, Ja. es war cool, das passte und es war auch witzig, weil es einfach irgendwo Kult ist. Wobei ich finde, dass diese neuen Spoof-Filme irgendwie in so eine falsche Richtung gehen. Ich finde, das sind einfach im Prinzip einfach keine guten Komödien. Es gibt viele gute Komödien, es gibt auch viel schlechte, gerade aus Amerika, Ja. die immer wieder denselben Humor sozusagen zelebrieren. Aber ja. Ich habe den Film, glaube ich, nach einer halben Stunde abgebrochen. Ich wollte mal reinschauen, Ja. weil ich auch wusste, dass du drin sprichst. Aber Cool. nee, war dann doch War sehr nicht anstrengend, ausreichend dem genug. Ganzen zu folgen. Ja. Ne? Ja. Aber klar, gibt sicherlich auch viele Fans dafür. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen einem realen Film, einer Serie und auch Zeichentrick-Anime? Was sprichst du am liebsten? Sagen wir mal so, grundlegend spreche ich schon die realen Sachen lieber. Aber ich habe total viel Spaß dran, auch Anime-Sachen, Zeichentrick-Sachen zu machen. Der große Unterschied ist daran, dass eine Realgeschichte sich sehr viel mehr an wie das auch so einen echten, authentischen Gefühlen, wie wir sie im echten Leben auch erleben, meistens orientieren. Und Zeichentrick-Anime ist oftmals überzeichnet, sowohl von der Handlung als auch meistens ja von den Fähigkeiten der Menschen, als auch ganz oft von Emotionen. Die sind meistens sehr viel blumiger, intensiver, ausgelebter, als man es oftmals in den Realfilmsachen hat. Von daher ist es durchaus eine sehr reizvolle Sache. Grundlegend, sagen wir mal, die Synchronarbeit, die rein technische Arbeit ist natürlich sehr viel einfacher, weil Zeichentrick und Anime weniger eindeutige Lippenbewegungen haben. Das heißt, ich kann viel mehr mich auf ein Spiel konzentrieren und sagen, ich gestalte es mehr. Ich kann es auch mehr selbst gestalten, weil ich, wie gesagt, weniger Vorlagen von der Stimme, von der Mimik und von einer starken Differenzierung habe. Aber im Endeffekt, grundlegend bleibt es für mich die gleiche Arbeit. Es ist eine Figur, die ich darstelle und der muss sich Leben einhauchen mit einer deutschen Stimme, die dann die Zuschauer am Schluss verstehen und auch die Emotionen verstehen. Was gefällt dir denn am Synchronsprechen am meisten? Am allermeisten, dass ich im Vergleich zum Beispiel zum Schauspiel eine sehr viel größere Rollenvielfalt sprechen darf. Also im Schauspiel ist es so, dass man meistens dann doch teils optisch und von der ganzen Art her, natürlich, wenn man einen gewissen Punkt erreicht hat, darf man auch vielfältige Rollen spielen. Aber beim Synchron ist es wirklich so, dass ich ganz, ganz viele Sachen spielen darf und dass ich so viel spielen darf. Also ich habe manchmal Tage, da habe ich sechs verschiedene Produktionen, da darf ich den ganzen Tag in verschiedene Rollen schlüpfen und das macht mir einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Inwiefern verfolgst du denn dann die Sachen, die du gesprochen hast? Ich versuche da so ein bisschen auch mir Dinge dann anzugucken, mir Produktionen anzuschauen, Serien, Filme. Also wenn es Kinofilme sind, gehe ich eigentlich grundlegend immer rein. Okay. Wenn sie dann im Kino laufen. Ich habe zum Beispiel neulich einen total schönen Film gemacht, der hieß Captive mit Kate Mara und es ging um eine Frau, die in ihrem eigenen Haus gefangen genommen wird und sie schafft es über ein Buch mit ihrem Entführer einfach eine Verbindung aufzubauen, was sich einen unwahrscheinlich berührenden Film, klar war er eher jetzt kein Blockbuster, der war für Kino angesetzt, lief dann aber irgendwie um 23:45 Uhr und den habe ich leider echt verpasst. Ansonsten, wie gesagt, versuche ich Kinofilme mir anzuschauen. Auch bei Serienproduktionen versuche ich mir die Sachen dann anzugucken. Wenn es Rollen waren, wo ich sage, oh, die hatten jetzt echt was, die waren toll, die waren irgendwie markant, prägnant. Wenn es jetzt Episodenrollen sind, gestehe ich, dass ich es ab und zu verpasse, weil ich einfach mir das so genau dann nicht aufschreibe und es manchmal einfach dann auch vergesse. Aber bei den Sachen, wo ich jetzt regelmäßig spreche, gucke ich zumindest rein auch. Also in den Serien, wo ich durchgängige Rollen habe, da gucke ich mir mindestens 2, 3 Folgen auch an. Der Film klingt so ein bisschen nach dem Stockholm-Syndrom. Ja, es ist im Endeffekt die gleiche Thematik, weil sie eben auch eine Sympathie aufbaut und ihn auch versucht, dazu zu bewegen, aufzugeben und zu sagen, weil er sagt, ja, es hat doch alles keinen Sinn und es gibt niemanden, der mich irgendwie mag und so. Und sie versucht ihn dahin zu bringen, zu sagen, nee, Gott hat für jeden einen Plan. Es ist sehr, geht sehr in eine gläubige Richtung, aber das, was sie ausdrückt, ist total schön. Und das war zum Beispiel auch eine eher sehr herausfordernde Rolle, weil es um so ganz essentielle Themen geht, wo sie am Anfang auch einfach Panik hat und fliehen will und nicht weiß, was passiert und einfach nur blanke Angst um ihr Leben hat, weil sie auch weiß, ihre Tochter wartet auf sie, die hat eine Aufführung und sie muss da eigentlich hin, sie hat es ihr versprochen. Und es ist sowieso schwierig, weil sie drogenabhängig war, dass sie ihre Tochter sieht und sie wollte so unbedingt zu dieser Aufführung hin. Und es gab so viele Dinge und dann aber dahin zu kommen, zu sagen, nee, ich führe dich jetzt an den Punkt zu sagen, guck doch mal, ist es das wert? Stell dich einfach der Polizei, lass das Ganze unblutig ausgehen, du musst mich nicht umbringen, du musst dein Leben nicht so komplett verwirken. Und das waren einfach ganz viele schöne, feine Töne, aber trotzdem sehr tief und sehr extreme Geschichten. Also so richtiger Kammerspielcharakter. Ja, es war, der Film ist reines Kammerspiel, weil es wirklich nur die beiden in der, also klar gibt es ab und zu mal ein paar Szenen außerhalb, aber im Endeffekt sind es die beiden in ihrer Wohnung. Bereits zweimal durfte er Kate Mara sprechen, unter anderem auch im Marsianer. Ja. Neben Manja Döring, Anne oder Luise Helm oder Stefanie Kellner. Wie kommt es denn dazu, dass man sich hier auf keine Feststimme einigen kann? Also in dem Film war es so, dass von Amerika ein Casting gefordert wurde und dass ich zu dem Casting eingeladen worden bin und sich dann die Produktionsfirma in Amerika dafür entschieden hat, dass ich es spreche. Es wird teilweise so gemacht, natürlich orientiert man sich grundlegend eher erstmal an den Feststimmen, auch in Deutschland, aber die Amerikaner nehmen sich dann auch ab und zu mal raus zu sagen, nee, wir möchten gerne eine Stimme auf eine Rolle casten und nicht eine Sprecherin auf eine Schauspielerin. Das ist, ja, kommt ab und zu vor und wenn das von Amerika so gewünscht wird, dann ja, passiert das ab und zu auch mal. Generell ist mein Eindruck eher, dass sich die Amerikaner weniger für unsere deutschen Synchros interessieren. Wie oft kommt das denn vor, dass man so ein Casting machen muss? Oder inwiefern haben die Amerikaner Einfluss auf eine Synchronarbeit? Also Casting wird schon recht häufig gemacht, gerade was so Serienhauptrollen betrifft, Kinofilme auch manchmal. Nur häufig ist es dann so, dass die deutsche Redaktion entscheidet. Dass die Amerikaner entscheiden eigentlich nur bei wirklich so großen Werken wie jetzt Marsianer. Also wo es wirklich große Kinorollen sind, wo sie einfach mehr Mitspracherecht auch haben wollen. Und das Ganze, was ich auch verständlich finde, weil es ist im Endeffekt, wird ein künstlerisches Werk geschaffen mit dem Originalwerk. Und wir greifen im Endeffekt in dieses künstlerische Werk ein, indem wir eine deutsche Fassung draus machen. Und dass dann die Amerikaner sagen wollen, wir möchten, weil wir etwas komponiert haben, einen gewissen Klang auch haben und stellen uns da eine gewisse Stimme drauf vor, macht uns Vorschläge und dann suchen wir uns aus, was wir finden, was am besten drauf passt. Grundlegend finde ich das eine schöne Sache, dass sie sich natürlich generell jetzt nicht so sehr dafür interessieren, in Fernsehproduktionen oder kleinen Filmproduktionen. Ja, das liegt, glaube ich, einfach in der Natur der Sache, dass es ein Aufwand ist. Wobei ich mir vorstellen kann, dass zum Beispiel bei Marsiana jetzt spielt ja Matt Damon die Hauptrolle. Glaubst du, dass da auch bei Simon Jäger ein Casting gemacht wurde? Oder wurde da so gesagt, nee, der ist Matt Damon im Deutschen? Ich glaube, dass das eine Geschichte ist, dass er ihn zu lange und in zu viel und in zu konstant gesprochen hat. Ich habe danach bei Kate Mara geguckt, weil ich natürlich wusste, dass es durch House of Cards jemanden gab, der sie gesprochen hat. Aber ich habe bei ihr auch einfach gesehen, dass es jetzt in der Form ja so eine Konstanz nicht gab. So eine eindeutige Geschichte wie bei Simon Jäger jetzt zum Beispiel. Und da kann ich mir vorstellen, dass man sagt, wir haben mehrere Optionen. Lass uns mal gucken, was am besten auf die Rolle passt. Klar ist es für Kolleginnen doof, die dann irgendwie sagen, ich habe es jetzt in der Rolle eigentlich, in der sie groß geworden ist, mit der sie bekannt geworden ist, gesprochen. Und dann spricht man so einen Film nicht. Das ist natürlich schon doof. Fände ich im Umkehrschluss genauso blöd, aber das sind halt einfach Entscheidungen, die an einer anderen Stelle getroffen werden. Du hast den Film Captive als Geheimtipp eingestuft. Hast du noch mehr, die du vielleicht nur durch deine Arbeiten kennengelernt hast? Es gab einen Film, von dem ich ein bisschen überrascht war, wobei ich den nicht als Geheimtipp bezeichnen würde, weil es da sicherlich sich da die Meinungen auch sehr spalten werden. Ich fand Beastly mit Vanessa Hudgens damals cool. Auch wenn das sicherlich alles ein bisschen kitschig war und ein bisschen sehr überzeichnet und trotzdem noch irgendwie relativ weit weg. Also es war eine Disney-Version, ja gut, mein Beauty and the Beast ist Disney. Es war schon eine sehr in eine Disney-Richtung auch gemachte Realverfilmung. Aber ich fand trotz allem, dass die Charaktere ganz interessant gezeichnet waren. Würde ich aber jetzt, wie gesagt, nicht als einen Geheimtipp einstufen. Wie siehst du persönlich denn den Stand und die Entwicklung der deutschen Branche? Also grundlegend ist Deutschland weiterhin das Land mit der besten Synchro. Weltweit? Weltweit. Ist einfach so. Also das, was hier an Standard gesetzt wird, wird in kaum einem Land eigentlich erreicht. Ich würde Frankreich da noch dazu zählen. Italien ist sicherlich auch nah dran. Aber ansonsten gibt es eigentlich kein Land, also zumindest nicht soweit ich weiß, was einen so hohen Standard und einen so hohen künstlerischen Anspruch an eine Synchronisation stellt. Dadurch auch, dass jetzt so viele wie Netflix, Amazon, so viele Streaming-Portale da sind, die produzieren ohne Ende, ist, glaube ich, es gab zwischendurch meine Angst, wird irgendwann alles auch nur noch in O-Ton mit Untertiteln und sowas gemacht. Ich glaube, dass diese Angst nicht berechtigt ist. Ich persönlich, und es liegt nicht daran, dass ich in dieser Branche arbeite, bin kein Freund von Untertiteln, weil auch da wieder der Punkt für mich ist, es ist ein Kunstwerk erschaffen worden und es hat sich jemand Gedanken gemacht, wie ein Bild aufgebaut wird, wie Charaktere gestaltet werden, Licht, alles, was dazu gehört in einer Filmproduktion. Und wenn ich Untertitel habe, bleibe ich einfach, es tut mir leid, einen Großteil des Films am unteren Rand des Films kleben, um mitzubekommen, worum es geht. Und selbst die Leute, die sehr gut Englisch können, es sei denn gegönnt, dass sie es auch in Englisch gucken. Aber trotz allem bin ich der Meinung, ich kann sehr gut Englisch und ich gucke mir manchmal auch Sachen im Original an, aber trotz allem weiß ich, dass ich gewisse Dinge verpasse, wenn ich sie im Original angucke. Gar keine Frage, dass wir im Deutschen manchmal auf Sachen keine Rücksicht nehmen können, dass wir, gerade was Sitcom ist, manchmal echt, und da tut es einem im Studio weh, wenn du sagst, es ist so geil, was die gerade machen und du kannst es nicht ins Deutsch übertragen. Ja, das ist total scheiße. Und da ist Sitcom wirklich der Teil, wo ich sage, da ist es manchmal so. Und denkst du, ah, schade. die man dann entweder komplett weglassen muss oder irgendwie umbauen muss. Wobei man es auch anders sagen kann, vielleicht entsteht auch ein anderer guter Witz. Absolut, kann durchaus ja auch sein. Ich meine, da gibt es wirklich Paradebeispiele. Ich meine, die zwei, diese alte Serie, die war in keinem Land erfolgreich, außer in Deutschland, weil sich Deutschland im Endeffekt damals nicht an das Original gehalten hat, sondern einfach permanente Wortwitze eingebaut haben, die vom Original nicht da waren. Und damit das war doch auch bei den Bud Spencer-Filmen oder den ersten Jackie Chan-Filmen so. Das, ja, wenn man einen Regisseur und einen Texter hat und eine Redaktion hat, die einem die freie Hand lässt, zu sagen, ey, mach ruhig was mit, dann können da total coole Sachen auch entstehen. Wie gesagt, gerade bei einem Film, bei einer Serie, die im Original total erfolglos war. Und erst dadurch, ich meine, die haben im Studio ganz oft oder die meiste Zeit spontan die Texte auch gemacht, weil die einfach ein eingespieltes Team waren, die Spaß dran hatten, da irgendwie doofe Sprüche rauszuhauen. Aber das war der Erfolg dieser Serie. Vergleichst du denn öfter mal die Synchro oder mit dem O-Ton und sagst dann, ja, gute Synchro, schlechte Synchro? Vergleichend nicht. Ich bewerte das von dem her, was quasi, was die Synchro an und für sich ist. Also ich macht es selten, dass ich es mir dann angucke. Ich kriege es im Studio mit. Also ich kriege im Studio mit, sind die Bücher gut, achten die Bücher drauf, diesen Wortwitz beizubehalten, achten die Bücher drauf, ein Tempo beizubehalten, einen Charakter beizubehalten oder ist zu viel glatt gebügelt. Das ist das, woran ich dann sehen kann, ist es eine Serie mit einer guten Synchro oder mit einer eher mittelprächtigen Synchro, was ja auch öfter mal am Text liegt. Natürlich auch an Besetzungen kann es auch liegen. Aber das ist mehr, das kriege ich eher mit, wenn ich im Studio selber bin. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaffst du es denn manchmal, dir den Film, die Serie oder den Anime dann vorher anzuschauen? Das Gemeine ist, dass, also ich habe es, ich glaube, in meiner gesamten Zeit, in der ich spreche, habe ich 5-mal den Film vorher bekommen. Und das schon bei über 500 Rollen oder mehr? Ja. Ja. Gute Quote. Yeah, 1%. Dann bei deiner 600. Rolle wird es dann der 6. Film. Genau, juhu. Es ist leider sehr unüblich, auch da wieder, weil es meistens das Material nicht aus der Hand gegeben werden will. Wie gesagt, mein Handwerk ist es und meine Routine auch in dem Beruf ist es, dass ich mich da sehr schnell drauf einstellen kann und einschießen kann, was jetzt was ist. Und ich habe natürlich auch einfach immer den Regisseur im Studio, der, wenn ich jetzt eine Rolle neu anfange oder ein neuer Film da ist, mir erstmal die Story und die Dramaturgie des Filmes erklärt, mir dann die Dramaturgie meiner eigenen Rolle erklärt. Und bei den großen Filmen ist es auch so, dass man sich die Szenen im Kompletten erstmal anguckt, bevor man anfängt dran zu arbeiten. Dass du weißt, wo eine Szene hingeht, was die Motivationen sind, wo eine Figur hin möchte, und wo das Ganze auch hinführt im Endeffekt. Also bei den großen Sachen lässt man sich die Zeit und ansonsten muss ich mich auf meinen Regisseur verlassen. Gab es denn dann schon mal Rollen, wo du gesagt hast, hier bin ich irgendwie so ein bisschen fehlbesetzt? Es gab ein einziges Mal, wo ich wirklich im Studio dann gesagt habe, Leute, ich habe kein Problem damit, wenn heute noch irgendeine Kollegin vorbeikommt und das nochmal macht. Das war eine Deutsch-Deutsch-Produktion, ich glaube irgendwie so Inga Lindström oder irgendwie sowas, wo ja so kleinere Rollen selten mit Deutschen besetzt werden, weil sie einfach in den skandinavischen Ländern drehen oder in England oder sowas und dann natürlich für die kleinen Rollen jetzt keine Leute einfliegen lassen. Das war in dem Fall eine Sekretärin in einem Büro, die irgendwie, auch keine Ahnung, weiß ich nicht, 10, 15 Sätze oder irgendwie sowas hatte, die meiste Zeit aber durch die Gegensprechanlage bei ihrem Chef sprach. Also man hörte sie eigentlich, nur man hat sie nicht gesehen. In der letzten Einstellung kommt sie durch die Tür und es war halt, keine Ahnung, 65-jährig, bieder, graue Haare, Bleistiftrock und ich so, Leute, ich habe kein Problem damit, wenn ihr umbesetzt. Aber ich fühle mich in dem Fall wirklich ein bisschen fehlbesetzt. Und da hat die Regie aber damals dann entschieden, es zu lassen. Das heißt, sie haben meine Stimme dann auch behalten, wo ich dann auch sage, okay, die paar Sätze irgendwie im Off und dann kommt sie halt rein. Mein Gott, dann hat sie halt eine junge Stimme. Das war jetzt ja nichts Tragendes oder Charakteristisches. Nee, aber ansonsten eigentlich, da ist die Aufnahmeleitung, muss ich auch sagen, eigentlich immer so gut und so präzise, dass ich jetzt es noch nie hatte, wo ich gesagt habe, so, boah, das ist jetzt so eigentlich gar nicht meins. Und wenn, ist es für mich eher eine Herausforderung zu zeigen, ich kann es trotzdem. Ganz allgemein, sprichst du lieber die Guten oder die Bösen? Ganz ehrlich, die Bösen. Die sind viel Habe ich schon öfter interessanter. gehört. Nein, es ist wirklich, ich habe jetzt auch gerade eine Serie, wo ich so eine absolute Oberbitch, die so unsympathisch ist, spreche, wo die Regisseurin nur auch meinte, hey, komm, aber sei ehrlich, das sind doch echt die Sachen, die am meisten Spaß machen. Wo ich sage, natürlich, entschuldige mal, ich bin so null im echten Leben und hier darf ich es. Ich kriege sogar Geld dafür, dass ich Leute bitchig behandle und irgendwie anmotze. Das ist doch total schön. Nein, es macht wirklich Spaß. Mit auch aus einem Grund, weil ganz häufig die Bösen facettenreicher gezeichnet werden. Die ja meistens am Anfang, wo du sagst so, oh, ich weiß nicht, sind die gut, sind die böse, sind die vielleicht, weiß ich nicht, auf welcher Seite stehen sie? Und die Guten meistens halt sehr straight durchgehen und sehr gleichmäßig gut sind. Und ganz häufig ist es einfach so, dass die bösen Rollen eine größere Bandbreite haben. Fassen wir also zusammen, Marieke Oeffinger pöbelt gerne für Geld Leute an. So ungefähr. Ja, aber nur Leute, die auch wissen, dass es ein Spiel ist. Auf der Straße könnte ich nicht, wenn du mir sagst, hier kriegst keine Ahnung was, motzt mal den Typen da drüben an, würde ich sehr wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn ich ihm danach sagen dürfte, ja, aber ansonsten nicht machen. Auf der Straße, wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Nee, leider nicht. Ich find das cool, aber nee, leider nicht. Also ich glaube, dazu habe ich wirklich auch zu, was ja ein Riesenvorteil ist, eine sehr variable Stimme. Und ich finde, bei Männerstimmen ist das häufiger, dass die wirklich so prägnant sind, dass du sofort weißt, hey, du bist doch. Bei Frauenstimmen fällt mir das ganz ehrlich auch bei Kolleginnen sehr viel schwerer, das immer zuzuordnen. Aber es ist ja auch im Endeffekt, es ist mein großer Vorteil, dass ich so variabel bleiben kann, weil ich einfach viele verschiedene Sachen dadurch auch machen kann. Und jetzt halt nicht irgendwie die Stimme von, keine Ahnung, Angelina Jolie bin oder Bruce Willis im ganz extremen Fall, wo ich sage, das hörst du sofort. Und wenn du was anderes sprichst, weißt du sofort, ah, nee, das ist doch. Und ja, von daher nie auf der Straße noch nie. War dir denn schon mal was beim Sprechen peinlich oder hast du mittlerweile jede Hemmschwelle überstanden? Ich würde mal sagen, ich habe jede Hemmschwelle mittlerweile überwunden. Aber natürlich gibt es diese Situation, als ich angefangen habe, zu sprechen, also war ich, keine Ahnung, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr oder sowas dabei. Und es war einer der, wie hieß die? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Also auf jeden Fall irgendwie so ein Teenie-Film auch. Und ich war mit mehreren Kolleginnen und Kollegen im Studio und die erste Bettszene. Und ich glaube, ich bin so froh gewesen, dass es in diesem Studio dunkel ist, weil ich war garantiert rot wie eine Tomate. Das ist einfach eine ganz fürchterliche Situation, weil das ist trotz allem, ist das eine Geschichte, wenn du das erste Mal da stöhnen musst, du hast das Gefühl, du gibst gerade was total persönlich Privates preis. Du musst da jetzt irgendwie Sex mit jemandem auf der Leinwand haben und es gucken dir gerade 8 Leute zu dabei, inklusive irgendwie hinter der Scheibe noch Regie und Ton und Cut. Und das war für mich echt Horror. Ich weiß nicht, ich meine, es wäre sicherlich auch gewesen, wenn ich allein im Studio gewesen wäre, aber dadurch, dass ich echt noch da hinten die Kollegen im Studio drin sitzen hatte, war das für mich ganz schlimm. Und dann sagte der Regisseur auch noch am Schluss, oh super, macht Lust auf mehr. Und ich dachte so, mein Ja, Gott, das ist sehr gut. Boden tu dich auf, ich möchte darin versinken. Es ist einfach ganz fürchterlich gewesen. Aber selbst das, muss ich sagen, ist mittlerweile, bin ich da, Routiniert. danke, routinierter, Also routiniert, ja. solche Szenen zu spielen. Ja, wobei ich gestehe, also als ich angefangen habe, hieß es so, ja, wieso, es hat doch jeder auch schon Pornos synchronisiert, das gehört doch dazu. Und bei der Bavaria war das damals auch, als ich mich vorgestellt habe. Ja, und Porno ist immer so, aber du brauchst eine gute Atemtechnik für Porno. Und ich war so, wow, was, stopp, im Moment, ich mache doch kein Porno. Und habe dann wirklich, weil dann irgendwie, also ja, aber jeder hat Porno gemacht. Habe ich dann irgendwann gesagt, okay, Ja, guck, soll. da gibt's ja am Ende doch was, wo du sagst, mache ich nicht. Ja, nein, andersrum. Ich habe dann gesagt, Okay. sollte es mir angeboten werden, ich werde einen machen. Und dann nicht mehr, stimmt. Von daher richtig Porno würde ich nicht mehr machen. Ich habe einen gemacht. Und dann aber wirklich so, ich habe ihn jetzt gemacht und tschüss. Jetzt kannst du sagen, ja, ich habe auch schon mal. Dann. Genau. Jetzt gehöre ich zu alle. Ich habe auch einmal einen Porno synchronisiert. War total dämlich und anstrengend. Kommen wir mal zu einer anderen, weniger dämlichen, aber sicherlich auch anstrengenden Rolle von dir. Und zwar Akame in Akame ga Kill. Wie ist dein Eindruck der Figur und der Rolle generell? Ich fand es ganz spannend, weil die so absolut auch undurchsichtig war, weil die so zurückhaltend und trotzdem aber so diese ganze Thematik auch dieser Serie, die auf der einen Seite ja sehr brutal ist, aber trotzdem war die jetzt nicht platt von der Serie her, sondern das war halt irgendwie auch trotz allem, hatte diese Figur Facetten, mit denen ich arbeiten konnte. Und die war natürlich sehr düster und sehr zurückgezogen und eher verschlossen und so, wie gesagt, so undurchsichtig. Die hat schon Spaß gemacht. Gerade was du sagst, mit dass die Serie nicht flach ist. Es geht ja um Bürgerkrieg, es geht um die Revolution. Ja. Es geht um eine Assassinengruppe, die im Verdeckten arbeitet, die offensichtlich erstmal die Bösen sind, aber eigentlich auf einem ganz anderen Weg kämpfen. Ja. Und Akame ist ja dann ja der Mittelpunkt sozusagen. Du sagst ja, sie ist sehr verschlossen. Sie hat aber auch immer wieder so Comic-Relief-Momente. Ja. Wenn sie mal wieder eine Fressattacke hat und dann zwei Hähnchenkeulen. Ja, das ist richtig. Ja. In ungefähr 2 Sekunden verspeist. Wie viel Spaß macht das denn zu sprechen? Das ist das sind immer so lustige. Das ist grundlegend, macht das Spaß, wenn du so wirklich dich einfach austoben kannst und dich an nichts halten musst und einfach dich im Endeffekt, wie sie ja im Original auch, dich einfach mal daneben benehmen darfst und dann auch so wirklich an Laute kommen kannst, wo du sagst, yeah, Taka, ich darf einfach ein bisschen Spaß haben, meine Güte. Wie schwer ist es denn vom Japanischen abzunehmen? Sehr schwer, sehr, sehr schwer. Der Punkt ist einfach, dass die Sprachhaltung so unterschiedlich ist zu dem, was wir haben. Im Englischen kann ich was abnehmen. Im Englischen weiß ich, wo Betonungen liegen. Im Englischen weiß ich, was jemand hervorhebt, wie seine Haltung zu etwas ist. Das ist im Japanischen leider tierisch schwer, weil ich jetzt zum Beispiel alleine nicht weiß, was betont er? Was ist wichtig in dem Satz? Oder sie in dem Fall. Und was dazu kommt, ist, dass die Sprache für unsere Ohren ja sehr viel härter ist. Also alles das, was, wenn jemand sagt, ich liebe dich, klingt das in unseren Ohren eher meistens mehr wie, ich würde dich am liebsten umbringen. Es gibt da sicherlich auch Nuancen, aber unsere Hörgewohnheit ist eine andere. Und von daher ist es sehr viel schwieriger, von so einer Sprache was abzunehmen, als jetzt, wie gesagt, von der englischen Sprache oder Französisch, also alles, was jetzt quasi unsere europäischen Nachbarländer sind, wo man einfach alleine, ohne selbst wenn ich die Sprache nicht verstehe, weiß, was mir jemand sagen will. Und das fällt mir im Japanischen sehr viel schwerer. Wie war das denn in den Kämpfen? Wie sehr geht man da mit? Die sind ja auch nicht wenig innerhalb der Serie. Ja, also sagen wir so, ich bin körperlich natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil ich mich natürlich nicht zu viel bewegen darf. Den Fehler habe ich am Anfang meiner Karriere gemacht, dass ich manchmal Klamotten angezogen habe, die einfach rascheln oder Schmuck oder Schuhe oder sowas. Das lernt man ganz schnell, dass man möglichst lautlose Kleidung trägt, weil dann kannst du dich nämlich bewegen und dann kannst du spielen. Und dann, ich persönlich muss mich bewegen vorm Mikrofon, gerade wenn es Kampfszenen sind, wenn es Geschichten sind, wo auch jemand im Endeffekt außer Puste kommt, muss ich mich bewegen, um die Bewegung in meinem Körper zu haben und um sie auch an die Stimme zu setzen. Man hört es immer, wenn man sich nicht wirklich bewegt oder die Atmung nicht zumindest aktiviert. Und mir ist es lieber, wenn ich mich ein bisschen bewegen kann, wenn ich die Bewegungen auch imitiere, dass ich einfach auch Impulse besser umsetzen kann, dass ich, wenn ich mich mitducke, der Impuls viel besser kommt, wenn ich zuschlage, mehr nach vorne gehe. Also ich mache da schon relativ viel mit von dem, was im Original ist. Natürlich alles in dem Rahmen, dass ich auch nicht ans Pult stoße oder, keine Ahnung, wild mit den Armen fuchtel oder mich wegdrehe vom Mikro. Das sind so meine Parameter. Ich muss weiterhin aufs Mikro sprechen, ich darf nicht ans Pult kommen. Aber ansonsten habe ich trotzdem noch sehr viel Freiraum, mich bewegen zu können. Hast du sozusagen dein unsichtbares Schwert dann immer bei dir getragen? Genau, ja. In dem Fall. Ja. Schwerthiebe ausgeführt. Das auf jeden Fall. Bisschen die Luft durchschnitten. Genau. Ja. Es war ja gerade zum Ende ziemlich spannend, als sie dann nochmal sozusagen ihre Verwandlung, ihre Metamorphose macht und dann zu neuer Kraft kommt. Ja. Was dann ein ziemlich epischer Kampf nochmal war zum Schluss. Ja, ich muss gestehen, den Schluss nicht mehr geguckt. Ich habe am Anfang dann auch reingeguckt, weil ich auch mitgekriegt habe, dass das so eine große Aufmerksamkeit ist. Anime ist jetzt so gar nicht mein Weniger Gebiet. Im TV auch zu sehen, muss man sagen. Das, aber das diese auch war dann. Absolut, das kommt natürlich auch dazu. Ist jetzt aber gar nicht mal so, das ist, wo ich sage, weiß ich nicht, ich habe da nicht so einen großen Bezug zu, aber ich habe gemerkt, was für eine Aufmerksamkeit aus diesem Fanbereich da drauf war, wo ich dann gedacht habe, boah, ich muss es mir jetzt auch mal angucken. Vor allen Dingen auch im Ganzen, weil ich, wenn ich arbeite, sehe ich ja natürlich nur meine Sachen. Also ich kriege ja nicht viel mit, was außenrum passiert. Ich weiß es, weil es mir natürlich erzählt wird, weil es für mich auch wichtig ist, wenn ich in eine Situation komme, was ist vorher gerade passiert. Betrifft es meine Figur? Wenn es meine Figur nicht betrifft, kriege ich es auch nicht gesagt. Aber wenn es mich betrifft, bekomme ich es gesagt. Aber trotz allem auch so ein Zusammenspiel dann mal zu sehen mit den deutschen Stimmen, mit den Kollegen, die da waren, wie es funktioniert, wie es ineinander greift. Manchmal ist es so, wenn ich jetzt nicht als erstes im Studio bin, sondern irgendwie eher gegen Schluss, höre ich manchmal Anschlüsse. Es gibt mittlerweile eine Taste im Studio, die ich drücken kann, die Ego-Taste, dass ich quasi die letzten, also das, was quasi im Vorlauf läuft, in Deutsch höre. Was für mich ganz cool ist, weil ich A, Anschlüsse von mir selber besser anpassen kann, also dann weiß, wie laut ich war, wie intensiv ich war, aber halt auch ganz oft dann meine deutschen Kollegen höre und höre, wie sie gespielt haben und dann viel mehr darauf reagieren kann, was sie gemacht haben, weil ansonsten muss ich immer mit dem englischen Original spielen oder generell mit dem Original spielen. Und mich daran orientieren, was das Original vorgibt und dann hoffen, dass mein Kollege, meine Kollegin sich auch so weit daran orientieren, dass es am Schluss zusammenführt, wofür aber ja auch der Regisseur hinten da ist. Also hast du schon mitbekommen, dass gerade Akameka Kill so eine Serie war, die auch größere Popularität hatte? Ja, einfach, ich weiß gar nicht genau, wer das war. Es waren irgendwie, hatte ich drüber gesprochen, dass ich in dem Studio war und diese Serie gemacht habe und dann gleich so, oh mein Gott, und wie toll und super und ich habe gehört und ich einfach viel Feedback bekommen habe, als irgendwie dann auch klar war, dass ich sie gesprochen habe. Ich kriege über Facebook häufiger mal Anfragen oder Nachrichten. Und das war einfach so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, cool, also da ist einfach viel Aufmerksamkeit drauf auf dieser Produktion. Die scheint lange erwartet worden zu sein und es scheint eine große Fangemeinde da zu sein. Was ich toll finde. War ja auch einer der wenigen Serien, die als Anime halt im Fernsehen laufen, bei ProSieben Max war das. Mehrmals wiederholt in der Anime-Nacht. Cool. Was würdest du denn abschließend zur deutschen Synchro von Akameka Kill sagen? Du sagst ja, du hast dir das angeschaut, das Zusammenspiel von allen. Also wie würdest du es beurteilen? Es sind viele Kollegen dabei gewesen, die ich gar nicht kannte, weil wir das auch nicht in Berlin gemacht haben, sondern in Frankfurt. Ich muss gestehen, dass ich fand, dass es ein paar qualitative Unterschiede einfach gab zwischen den Sprechern. Es waren ein paar sehr gute dabei, es waren welche, die ich schwach fand leider, aber grundlegend fand ich, war das eine ordentliche Geschichte gewesen. Ist ja auch immer Geschmackssache. Das ist es im Endeffekt sowieso immer. Also damit muss man auch irgendwie leben, dass es immer Leute gibt, denen Dinge gefallen oder denen Dinge nicht gefallen. Und das ist deswegen darf man ja auch ganz unvoreingenommen beurteilen. Ja, ich unbedingt. Sag mal, wenn es dann mal, gerade in dem Bereich, wenn es dann mal wirklich eine Synchro gibt, wo man sagt, Mensch, das ist ja eine Katastrophe, was haben sie denn hier gemacht? Ja. Ne? Was ist das für eine Abmischung? Keine Ahnung, was ist da schiefgelaufen? Was ist das für ein steriles Buch? Dass dann auch Leute gibt, die sagen, Mensch, Leute, das geht gar nicht, das ist hier eine Billig-Synchro oder sowas. Ja. Dass dann auch ein Aufschrei kommt, alles andere wäre unbedingt. Ja blöd. Also das ist auch wirklich eine Geschichte, die aus der Fanseite kommen muss, weil ich meine, im Endeffekt wird es für die Leute, die es ja auch später gucken, gemacht. Und wenn die Firmen gerade Rückmeldungen vom Publikum bekommen, hey, was macht ihr da, hat das meist eine sehr viel größere Wirkung, als wenn wir aus der Branche das sagen, weil dann ist mehr so, ist jemand, der irgendwie querschießt, besetzen wir als nächstes Mal jemand anders oder machen wir halt lieber was anderes. Klar. Aber wenn die Leute, für die es gemacht wird, sagen, hey, gefällt uns nicht, was macht ihr für einen Scheiß, hat das natürlich im Endeffekt eine größere Wirkung. Um die ganze Anime-Sache gleich mal abzuschließen, gerade bei Anime ist es ja so, da bekommt man vielleicht auch als Sprecher mit, dass hier die Fans immer sehr direkt und sehr nah an der ganzen Geschichte dran sind. Ja. Oder? Und auch was kritische Kommentare und vielleicht auch... Das stimmt, es wird grundlegend, also das muss ich auch sagen, wird grundlegend, gerade was eine Synchro betrifft, wesentlich mehr über die Synchro gesprochen im Anime-Bereich als bei allen anderen Sachen. Alle anderen Sachen haben auch ihre Foren, haben auch die Leute, die sich mit der Synchro auseinandersetzen. Aber sagen wir mal, leidenschaftlicher sind die Anime-Fans, was eine Synchro betrifft. Definitiv. Ich meine, das, was ich von Anime-Fans mitbekomme, sind sie generell sehr viel leidenschaftlicher, was ihr Metier betrifft. Wenn man sich diese ganzen Conventions anschaut und diese, dass sich dann Leute hinsetzen und diese Kostüme nachschneidern und da wirklich voll drin leben teilweise, ist generell eine größere Leidenschaft dafür da, als für eine, sagen wir jetzt, eine normale Serie im Fernsehen. Es ist halt wesentlich fanbasierter. Es ist, genau, ja. Ja, einfach diese Nische. Und ja, du sprichst ja in einem anderen Anime mit, in einem, der jetzt schon gefühlt eine Ewigkeit läuft, und zwar Pokémon. Ja. Da bist du unter anderem nach mehreren kleinen Rollen die größte Lilia. Ja. Ja. Wie sieht's denn hier aus? Lilia hat total viel Spaß gemacht. Also das war natürlich, nachdem die Teams ausgetauscht worden sind und Ash plötzlich nur noch mit Lilia und Benny unterwegs war, natürlich ein Riesenpensum, was wir hatten. Mhm. Und Lilia gerade, die ja permanent am Quasseln war und dann durch die Gegend laufen und völlig überdreht war. Das waren auch echt so die einzigen Tage, wo ich abends nach Hause gekommen bin und gesagt habe, bitte einfach nicht mehr ansprechen, ich rede jetzt nicht mehr. Okay. Weil da war ich teilweise echt den ganzen Tag im Studio von 9 bis 4 oder sowas und da ist man dann platt. Und da muss ich zugeben, das war am Schluss wirklich anstrengend, ja. Weil wir die ganze Zeit mit den englischen Versionen gearbeitet hatten und am Schluss halt nur noch mit den japanischen. Weil es schneller gehen musste wahrscheinlich. Ja, auch aus dem Grund, genau, weil sie halt zeitgleich in allen Ländern quasi dann ausstrahlen wollten und damit nicht Englisch so weit vorproduziert hatten. Und da war es dann einfach so, die war so, also für mein Hörgefühl einfach so quietschig, piepsig, überdreht, laut. Ich habe mich den ganzen Tag angeschrien gefühlt. Okay. Dass meine Regisseurin zwischendurch echt gesagt hat, ich muss dich ab und zu wieder runterholen, weil ich so hoch geworden bin mit der Stimme auch. Also du hast dich dann wirklich sozusagen am Japanischen so ein bisschen festgeklammert vielleicht? Ja, sagen wir so, das ist gar nicht mal festgeklammert, sondern es ist wie ein Mitreißen lassen, weil ich mich da reinbegebe und natürlich sehr auf sie höre. Und je mehr ich das höre, ich mich in allen Rollen an dem Original orientiere und ja auch... allein schon wegen der Rhythmik, wegen der Sprachmelodie und all diesen Dingen, bin ich es so gewohnt, mich darauf einzuschießen, dass sie zwischendurch echt wieder sagen musste, so, wir müssen jetzt aufpassen, wir müssen wieder ein bisschen runterkommen, weil ich irgendwann halt so quietschig wurde. Aber dafür ist sie ja auch da, die Regie. Abschließend zu Anime. Das Genre ist jetzt eher nicht so deins, hast du gesagt? Nicht wirklich. Also ich mache es trotzdem gerne. Und es ist auch wirklich so, dass ich sage, es hat seine Berechtigung, es hat seine Fans, überhaupt gar keine Geschichte, aber es ist jetzt nicht so das, was mich persönlich so mitreißt. Aber das Schöne ist ja, du wirst weiterhin auch Anime sprechen. Na, absolut. Das wird die Fans sicherlich freuen. Unbedingt. Die auch sehr, sehr zufrieden waren mit deiner Interpretation von Akame. Das freut mich sehr. Du warst lange Zeit in der verrückten und auch etwas schmutzigen Comedy-Serie Drawn Together als Prinzessin Clara zu hören. Ja. Erinnerst du dich noch daran? Natürlich. Unbedingt. Oh ja, das war, der hat einfach im Studio so unendlich viel Spaß gemacht. Weil wir einfach ein Team hatten, was so cool drauf war und was so viel Spaß auch neben allen Takes hatte. Und das war eine großartige Arbeit. Und das war zum Beispiel auch sowas, was so ganz neu war, wo ich sagte, wie abgefahren ist denn das bitte, Big Brother mit Zeichentrickfiguren zu machen? Ja. Und sich dann auch noch so absolut schräge Charaktere dafür auszudenken. Und da war natürlich, ich meine, ich bin viel für diese Prinzessinnen-Geschichten und die lieben, guten, feinen, süßen besetzt worden. Und dann halt Prinzessin Clara machen zu dürfen, war großartig. Okay. Ja, stimmt schon. Die ist schon ziemlich drüber, die Serie. Also die Amerikaner können das auch. Ja, und ich bin sehr, sehr traurig, dass Drawn Together the Movie nie gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, ob... Auf Deutsch, meinst du? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, im Englischen war er draußen, aber ob das dann nie in Deutsch rausgekommen ist. Oder ich habe es nicht mitgekriegt. In jedem Fall habe ich sie nicht gesprochen. Abschließend zu deinen Rollen. Ja. Du bist die Feststimme von Vanessa Hudgens. Mhm. Wie gefällt es dir, sie zu sprechen und ihre verschiedenen Rollen, verschiedenen Filme? Die hat sich toll entwickelt in den letzten Jahren. Also das ist wirklich so von diesem Disney High School Musical, ja. Süße, liebe, kleine. Ich habe echt Filme mit ihr gemacht, wo ich meinen Hut gezogen habe von dem Mut, auch diese Rollen zu spielen, die sie gespielt hat. Also das ist... Das waren wirklich schöne Produktionen, die ich mit ihr machen durfte. Die leider auch, die meisten von diesen schönen, sie hat mit Nicolas Cage dieses Frozen Ground gemacht. Eine sehr, sehr tolle Geschichte. Und jetzt habe ich den Namen vergessen, wo sie Apple mit Brendan Fraser gespielt hat. Eine Mädel, die einfach auch mit drogenabhängiger Mutter, der Vater, der sich nicht um sie kümmert, und sie wird halt ganz früh schwanger und wie sie mit dieser Situation umgeht und ihren Vater sucht und sich da durchkämpft. Also das sind echt Hut ab, weil das sind Rollen, die sind nicht einfach. Und da hat sie wirklich einen schönen Weg eingeschlagen. Der Film heißt Gimme Shelter. Genau, danke. Ja, das war auch wirklich einer, wo ich sage, das ist super. Der war toll. Was hältst du denn davon, dass man statt professionellen Sprechern öfter mal Prominente vors Mikrofon holt, um dann das Marketing für einen Film zu pushen und damit zu werben? Du hast es gerade gesagt, es ist eine Marketingentscheidung. Und das ist eine sehr zwiegespaltene Geschichte. Es gibt Kollegen, die das können. Und da rechne ich zum Beispiel Otto Walkes dazu, dann rechne ich Anke Engelke dazu. Es gibt wirklich einige, die das absolut top machen. Überhaupt gar keine Frage, dass das gut ist. Schwierig finde ich es, wenn wirklich, wie mit Schumi damals, auf einen Rennfahrer ein Rennfahrer besetzt wird. Einfach nur, ich weiß, wo es herkommt, dass man einfach diese Fangemeinde mit ansprechen will und damit Zuschauer fürs Kino akquirieren will. Es kann funktionieren, es geht aber leider auch sehr häufig, finde ich, in die Hose. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass... da im Vorfeld ein bisschen besser geguckt wird. Es ist ja auch ganz oft überraschend, dass wenn man, und es gibt hervorragende Regisseure in unserer Branche, die jemanden auch dahin führen können, dass sie auch wirklich gut sind. Und wird ja nicht permanent gemacht. Es ist für die großen Filme, es sind immer Zeichentrickfilme, für die es benutzt wird. Ja, klar, wenn es dann scheiße klingt im Kino, sitzt du drin und denkst so, oh, Kinders, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ich finde es halt auch ab und zu, wie gesagt, gerechtfertigt und toll und schön und in Ordnung. Aber es geht halt auch ab und zu mal echt tierisch in die Hose. Weil auf der anderen Seite, es ist grundlegendes Problem bei Schauspiel, Synchron, Sprechen, bei diesen künstlerischen Berufen, wo ihr denkt, wieso, ist doch ganz einfach. Das Problem ist, je einfacher es aussieht, desto fundierter muss mein Handwerk sein, weil je besser ich bin, desto einfacher sieht es aus. Und dann denkt halt jeder, wieso, kann ich doch auch. Deswegen, da kommt es dazu, grundlegend stehe ich dem Ganzen jetzt nicht komplett negativ gegenüber, aber jetzt auch nicht komplett positiv. Das kann funktionieren, es kann in die Hose gehen, wie gesagt. Hast du denn das Gefühl, dass du zu wenig Aufmerksamkeit bekommst als Sprecherin, oder ist dir das sogar ganz recht? Ich würde weder das eine noch das andere in der Form sagen. Es ist nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Als Synchronsprecherin trete ich hinter die Rolle und hinter die Schauspielerin zurück. Das heißt, je besser ich bin, desto weniger merkt man, dass es synchronisiert ist. Natürlich wird dieser Eindruck nie komplett weg sein. Vor allen Dingen, wenn man es weiß, dass es eigentlich eine andere Produktion ist. Aber je besser ich bin, desto mehr kannst du abschalten und einer Figur folgen, einer Geschichte folgen. Deswegen, klar, ist meine Intention im Studio, so wenig wie möglich aufzufallen. Auf der anderen Seite finde ich es aber total schön, dass es Fans gibt und Gruppen im Internet gibt, die sich dafür interessieren, die da auch einfach ein bisschen Aufmerksamkeit drauf haben. Weil natürlich mache ich einen Beruf und mache ihn mit Herzblut und freue mich darüber, wenn jemand mir Feedback dazu gibt und wenn jemand sagt, wie jetzt, was du vorhin bei Acker mir gesagt hast, es freut mich total, wenn ich die Rückmeldung bekomme, hey, das hast du super gemacht, es hat uns Spaß gemacht und es passt, was du gemacht hast. Es gibt jetzt gerade eine Ausstellung, die Faces Behind the Voices, die durch Deutschland, durch die Hauptbahnhöfe tourt, die genau das macht, die einfach sich ein paar Sprecher, also der Fotograf, der sich ein paar Sprecher genommen hat, fotografiert hat, die Stimmen auch aufgenommen hat, wo man hören kann, wer wen gesprochen hat. Einfach nur, um zu sagen, die Amerikaner können nicht alle perfekt Deutsch, Italienisch, Französisch, Russisch und sonst irgendwas, sondern es sind nochmal Künstler, die dahinter stehen und es machen. Und es ist eine Kunst. Es gab mal so eine Zeit, wo dann auch Sender meinten, na, wieso, das ist doch einfach nur Text ablesen. Ist es halt eben nicht. Und deswegen definitiv. Ist es halt einfach so dieses Zwischending, was die Wahrnehmung und die Öffentlichkeit betrifft, ist wirklich so eine Gratwanderung. Ja, auf der einen Seite finde ich es toll, möchte ich Feedback von den Menschen haben, für die ich es mache. Und auf der anderen Seite ist natürlich meine Arbeit, die so unauffällig wie möglich zu sein und so weit wie möglich zurückzutreten. Deswegen freue ich mich und mache auch solche Interviews immer total gerne, weil es, wie gesagt, so diese Verbindung zu den Fans herstellt, die einfach auch daran interessiert sind und die auch ein Recht darauf haben, zu erfahren, was alles im Hintergrund läuft. Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Könntest du dir denn dann bei diesem ganzen Enthusiasmus vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Wenn ich müsste, würde ich sicherlich irgendwas finden. Solange ich das machen kann, sehr ungerne. Ich meine, ich habe Schauspiel studiert, ich komme aus der Richtung, ich würde definitiv immer irgendwas in dem Bereich machen. Ich mache auch Moderation, was mir total Spaß macht. Aber wenn ich jetzt nicht wirklich müsste, möchte ich mir ganz ungern nur was anderes vorstellen. Brauchst du ja auch noch nicht. Nein, zum Glück. Was machst du denn dann neben dem Beruf am liebsten? Ich bin total gerne draußen, gucke mir Dinge an. Ich bin vor 2 Jahren nach Berlin gezogen. Ich habe mir ganz viel von der Stadt angeschaut. Ich gehe total gerne ins Theater und ins Kino. Ich treffe mich gerne mit Freunden. Ich habe dieses Jahr, bin ich total viel am Reisen und schaue mir Europa an, was ich einfach die letzten Jahre jetzt nicht gemacht habe, auch weil ich viel gearbeitet habe. Aber ich nehme mir gerade einfach so immer, pick mir so Wochenenden raus und bin dann einfach mal in irgendeiner europäischen Großstadt, was mir total Spaß macht. Ich bin auch gerade dabei, Lesen wieder ein bisschen zu entdecken. Ich war früher eine extreme Leseratte. Und wobei mein Leserepertoire gerade sich sehr auf Reiselektüre beschränkt. Nee, aber ich bin, wie gesagt, einfach gerne draußen, schaue mir Dinge an, erkunde Dinge, bin mit Freunden unterwegs, unterhalte mich, lerne auch Neues kennen. Also das ist, da bin ich sehr vielfältig. Ich tanze total gerne, auch wenn ich das in letzter Zeit sehr vernachlässigt habe. Ja, viele Sachen. Hauptsache draußen, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man im Studio immer drin ist. Ja, das glaube ich. Dass so der Drang nach draußen sehr groß ist. Ja, wenn du das Lesen wieder entdeckst, vielleicht, da gibt es so einen Wälzer, der heißt Game of Thrones, der soll ganz gut sein. Echt cool, vielleicht studiere ich mit dem mal durch. Dann gibt es ja immer so Hintergründe zu den Serien und so. Wenn man da dann drin ist, dann ist sowas dann auch immer ganz spannend, mal die andere Richtung zu sehen. Was haben sie aus den Büchern rausgeholt? Vor allen Dingen, weil ich gehört habe, dass es ja jetzt auch immer mehr weggeht von den Büchern. Genau. Also, dass sich das quasi unabhängig voneinander entwickelt. Klar wäre es dann, ist es dann auch spannend zu sagen, was ist so die Grundidee, die darunter liegt, weswegen es das Ganze überhaupt gibt. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal synchron zu sprechen, Synchronsprecher zu werden? Also wie gesagt, mein Tipp ist wirklich, also A, sollte man sprechausbildungstechnisch in jedem Fall irgendwas machen. Einfach für eine saubere Aussprache, die hatte ich zwar auch immer, aber einfach da so ein bisschen Training zu haben. Und Schauspieltraining halte ich persönlich einfach wirklich für ganz, ganz grundlegend. Ich habe Kollegen, die sind toll, die haben das nie gehabt. Die haben das aus einer Spielfreude und aus einem Talent raus, wie auch immer, machen die das super. Aber es erfordert viel. Also die Arbeit im Synchronstudio unterscheidet sich auch im Übrigen nochmal grundlegend von der Arbeit am Theater vor der Kamera oder sowas, weil das ist was ich Freunden, ich habe ein paar Leute, die ich auch, als sie angefangen haben, mitgenommen habe zu mir ins Studio, um zu sagen, guck dir an, wie es funktioniert, weil es ist trotz allem auch viel Technik dabei. Du hast drei Leute, die dir nach einem Take immer sagen, was sie anders haben wollen, was gut war, was schlecht war. Das heißt, du hast immer drei Leute, die auf dich einreden. Ja. Aber der große Unterschied ist, und das ist was man wirklich lernen muss und womit man auch lernen muss, umzugehen und es umsetzen zu können, du musst im Synchronstudio gefühlte 120% geben. Also im ersten Moment hast du immer das Gefühl, du übertreibst ganz fürchterlich oder du überziehst. Aber dann bist du auf dem Weg, dahin zu kommen, dass es natürlich am Mikrofon wirkt. Und eine Mikrofonarbeit ist einfach nochmal eine andere Arbeit als, wie gesagt, auf der Bühne oder vor der Kamera. Und das ist was, woran sich Schauspieler am Anfang ein bisschen gewöhnen müssen. Oder im Grunde umgewöhnen müssen. Aber wie gesagt, wenn man ein Handwerk hat, ist es kein Thema, weil dann sagst du einfach nur, ich muss mehr transportieren, ohne dass die Emotionen unecht werden und da gestellt werden oder überzogen werden oder halt nicht gefüllt sind. Das ist halt einfach eine Geschichte. Und da ist leider eine Nachwuchsarbeit auch immer schwieriger geworden, weil so diesen Studioalltag auch mitzubekommen, ist schwierig. Ich rate, wenn jemand es machen möchte, wie gesagt, Sprechtraining, in jedem Fall Schauspieltraining sollte man auch machen, dann kommt der Klassiker Sprachproben, bewerben und dann wirklich, wenn man all diese Sachen gemacht hat und dann an dem Punkt ist, sich zu bewerben, ruhig auch mal zu fragen, weil das hat mir die FFS ganz am Anfang gesagt, bevor wir dich besetzen, setz dich in ein paar Produktionen rein, um einfach nur mitzubekommen, wie ein Studioalltag abläuft, was deine Aufgabe ist, wie es funktioniert, weil wie gesagt, das ist ein ganz eigenes Universum trotz allem. Und dann wirklich, wenn man sagt, man hat ernsthaft Interesse daran und man traut es sich zu und man möchte es machen, dann wirklich zu sagen, zu den Firmen auch zu gehen, darf ich mich in ein paar Produktionen reinsetzen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann fängst du sowieso in der Menge im Ensemble an mit Hintergründen und vielleicht mal ein, zwei Sätze oder sowas, um dann irgendwie auch reinzukommen. Aber wie gesagt, so diese Basis, die man selber leisten kann, ist Sprechtraining, Sprecherziehung, Schauspiel und da auch selbstkritisch sein. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Ja, ich habe es vorhin im Grunde schon mal angesprochen. Ja. Ich finde es grandios, dass es diese Fangemeinde gibt. Und ich bin da auch jemand, der sehr offen ist. Ich habe bei Facebook meine Seite, betreue ich selber und versuche dir auch immer so schnellstmöglich die Sachen zu beantworten. Ich finde es toll, dass es Leute einfach gibt, die das erkennen und wertschätzen, sich damit auseinandersetzen, es auch beurteilen, bewerten, aber in jedem Fall das wahrnehmen, weil es ist eine Kunst, die im Dunkeln stattfindet. Und wenn dann Leute da sind, die sagen, ich interessiere mich dafür, finde ich das einfach eine total schöne Sache, die mir einfach auch ein Feedback gibt. Klar kriege ich Feedback aus dem Studio, aber das ist ein professionelles und das andere von den Fans ist einfach eins, was einen freut. Du sagst, genau, dafür habe ich es gemacht. Also von daher vielen Dank, dass es euch gibt. Ja, Marieke, das war's dann auch schon für dieses Interview. Ich hoffe, euch da draußen hat's auch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns natürlich einen grünen Daumen da, einen Daumen nach oben, eine positive Bewertung und kommentiert natürlich wieder mit Fragen an die Sprecher, mit eurem Feedback zu diesem Interview und alles, was euch sonst noch so auf dem Herzen liegt, so ungefähr. Schlechte Abmoderation, aber egal. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.